Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Die einen sind überzeugt, er vernichtet unsere Arbeitsplätze. Für die anderen ist klar, ganz im Gegenteil, er schafft neue Arbeitsplätze. Es geht um den Freihandel. Übrigens ein recht neues Phänomen. Freier Handel statt fairer Handel. Stopp, Miete. Privatisierung statt Daseinsvorsorge. Stopp, Miete. Genessen und Hormonfleisch auf dem Teller. Stopp, Miete. Lohndumping statt faire Mindestlöhne. Deutschland im Oktober 2015. In Berlin protestieren eine 250.000 Menschen. Mit 600 Bussen und 6 Sonderzügen sind sie aus allen Teilen des Landes in die Hauptstadt gekommen. Es ist eine der größten Demonstrationen seit Jahrzehnten. Die Menschen protestieren gegen TTIP, ein Freihandelsabkommen, das die EU und die USA zu dieser Zeit aushandeln. Auf Plakaten und Transparenten wettern die Demonstranten gegen den Einfluss von Konzernen, die Aufweichung von Umweltstandards und gegen Chlorhühnchen. Später dazu mehr. Zunächst aber ein Rückblick. Denn es gab eine Zeit, da hat das Thema Freihandel die Gemüter ähnlich stark erhitzt. Vereinigtes Königreich im Mai 1846. Die Abgeordneten im britischen Unterhaus liefern sich einen heftigen Schlagabtausch. Thema ist die Abschaffung der Zölle auf Getreide, die sogenannten Corn Laws. Die meisten Redner an diesem Tag wollen die Zölle beibehalten. Der Gegenseite werfen sie revolutionäre Tendenzen vor. Die Getreidezölle waren 1815 eingeführt worden. Durchgesetzt hatte sie die mächtige Landwirtschaftslobby, zu der viele adlige Gutsbesitzer gehörten. Die Zölle machten das Getreide aus dem Ausland teurer. So kurbelten die Getreidehersteller den Absatz ihrer Erzeugnisse an. Im britischen Unterhaus gewann zu dieser Zeit aber auch eine andere Gruppe an Einfluss: die Vertreter der Industrie. Es war die Zeit der industriellen Revolution. Immer mehr Menschen arbeiteten in den neu entstehenden Fabriken und zogen dafür in die Städte, wo sie oft unter prekären Bedingungen leben mussten. Und die Industrievertreter, die Whigs, haben sozusagen propagiert, dass es eine schlechte Idee sei, sozusagen Schutzzölle zu nehmen. Und es wäre viel vorteilhafter für alle Beteiligten, wenn England für Freihandel eintritt, also möglichst eine völlige Abschaffung von Zöllen. Der Wirtschaftshistoriker Professor Nikolaus Wolf. Er unterrichtet an der Humboldt-Universität Berlin. Aus Perspektive der Industrie ist das relativ naheliegend, weil die englische Industrie damals in fast allen Bereichen Weltmarktführer war, also zu geringeren Stückkosten produzieren konnte als alle Wettbewerber. Was bedeutet, dass die Unternehmer gute Chancen hatten, ihre Waren in andere Länder zu verkaufen, während sie selbst die Konkurrenz aus dem Ausland nicht fürchten mussten? Die Industriellen unterfütterten ihre fundamentale Abneigung gegen Zölle mit dem Argument, dass hauptsächlich die ärmere Bevölkerung und die Arbeiterschaft darunter leiden würden. Gerade für diese sei es besser, Zölle abzuschaffen, vor allem die auf Getreide, weil dann die Brotpreise sinken würden. Ein Argument, das verfing. Einige Zeitungen des Landes sprachen bald nicht mehr von Getreidezöllen, sondern von einer Brotsteuer. Nicht ohne Grund, denn Getreide war für viele Menschen damals äußerst wichtig. Getreide ist als Brotgetreide wichtig, aber es wurde auch damals schon sehr viel in flüssiger Form konsumiert, also Bier. Eine normale Familie gab mehr als die Hälfte ihres Einkommens allein für Brot aus. Stiegen die Preise dafür, hatte das nicht selten leere Mägen zur Folge. Die Landwirtschaftslobby versuchte, dagegen zu halten. Sie warf den Industrievertretern vor, die Arbeiterschaft aufwiegeln zu wollen. Und sie behauptete, dass die Unternehmer nur niedrige Brotpreise wollten, damit sie die Löhne senken können. Am Tag der Abstimmung gaben die Zollbefürworter noch einmal alles. Eine Rede nach der anderen hielten sie. Vergeblich. Die Mehrheit der Parlamentarier stimmte für die Abschaffung der Getreidezölle. Eine Entscheidung, die damals für viele Menschen positive Folgen hatte. Es ist auch im Nachhinein sehr deutlich sichtbar, dass die Lebenshaltungskosten gesunken sind, insbesondere die Getreidepreise, sodass die Reallöhne der Arbeiterschaft tatsächlich nach Abschaffung dieser Getreidezölle gestiegen sind. So kam es, dass die Idee des Freihandels erstmals verwirklicht wurde, eigentlich aus primär innenpolitischen Gründen. Dennoch verbreitete sich der Freihandel vom Vereinigten Königreich aus zunächst in Europa und schließlich auch in anderen Regionen der Welt. Wobei man eigentlich besser von Tendenzen in Richtung Freihandel sprechen sollte. Freihandel ist eine Idealsituation, in der es quasi keinerlei politischen Handelshemmnisse gibt. Also keine Zölle, keine Importquoten oder Regulierungen, die sonst wie den Handel beschränken. So in der reinen Form wird sie wahrscheinlich praktisch kaum vorkommen, diese Situation. Oliver Lörz, Professor für internationale Wirtschaftsbeziehungen. Er lehrt an der RWTH Aachen. Die Idee des Freihandels entstand aber schon ein paar Jahrzehnte vor Abschaffung der Getreidezölle. Von dem englischen Kaufmann und Ökonom David Ricardo stammt das Konzept des komparativen Vorteils. Es gilt als eines der einflussreichsten in den Sozialwissenschaften. Das prominenteste Argument für den Freihandel ist, dass Freihandel eine bessere Arbeitsteilung ermöglicht zwischen den Ländern. Das heißt, die Länder können sich auf die Produktion spezialisieren, bei denen sie eben einen entsprechenden Vorteil haben. Also zum Beispiel macht es ja durchaus Sinn, wenn jetzt Orangen in Spanien angebaut werden und nicht hier bei uns im Gewächshaus. Und im Gegenzug würden wir dann eben entsprechend Güter nach Spanien exportieren, für die wir einen Vorteil haben. Und so könnten dann eben beide betroffenen Länder insgesamt mehr konsumieren, haben sie einfach mehr Güter zur Verfügung. Mit diesem Argument überzeugte das Vereinigte Königreich damals auch Frankreich, einen Vertrag auszuhandeln, der beide Länder auf den Abbau bestimmter Zölle verpflichtete. Natürlicherweise hatte Frankreich ein großes Interesse daran, mehr Wein nach England zu exportieren. Und das ist dann auch zum Beispiel eines der Ergebnisse dieser Compton-Chevalier-Verträge, dass die Engländer ihre Weinimportsteuern massiv reduzieren. Und im Gegenzug Frankreich dann die Zölle auf Industrieprodukte deutlich senkt. Richard Compton und Michel Chevalier waren die Unterhändler dieses allerersten Freihandelsvertrages von 1860. Fortan tranken die Engländer also mehr französischen Wein. Was aber ebenso zeigt, Freihandel hat oft auch negative Seiten, denn den englischen Weinproduzenten dürfte die Konkurrenz aus Frankreich massiv geschadet haben. Wobei der englische Wein ohnehin ungenießbar war, meinte zumindest David Ricardo. Nicht konkurrenzfähig, heißt das im Ökonomenjargon. Oliver Lörz. Es gibt da durchaus Gewinner und Verlierer. Es kann auch durchaus sein, dass einzelne Personengruppen verlieren durch den Handel. Und dann geht es eben darum, ob man die entsprechend kompensieren kann oder nicht. Und wenn Ökonomen eben von Vorteilen des Handels sprechen, dann immer davon, dass man sagt, so in der Summe ist es halt so, dass die Gewinner in der Summe mehr gewinnen, als die Verlierer verlieren. Auch auf deutschem Boden ging es bald in Richtung niedrigere Zölle. Auch wenn es hier bis zur Reichsgründung von 1871 noch keinen Nationalstaat gab, der einen Handelsvertrag hätte aushandeln können. Nikolaus Wolf? In Deutschland gibt es aber seit 1833/34 den Zollverein. Das heißt, eine Vereinbarung zwischen einzelnen deutschen Staaten, allen voran Preußen, aber auch Bayern, Württemberg, die hessischen Staaten und so weiter, über die Abschaffung von Binnenzöllen innerhalb Deutschlands und dann die Einigung über gemeinsame Außenzölle nach außen. Und dieser Zollverein an sich war schon mal eigentlich ein Schritt in Richtung niedrigere Zölle. Einer der Vorkämpfer des deutschen Zollvereins war der Wirtschaftswissenschaftler Friedrich List. Von ihm stammt ebenfalls ein sehr bekanntes ökonomisches Konzept, das der Schutzzölle. Die Idee ist, dass man, wenn die Industrie noch sehr klein ist und sehr schwach ist, zunächst einmal dafür sorgen muss, dass der internationale Wettbewerb nicht zu scharf ist, damit diese Industrie sich erst einmal entwickeln kann. Aber trotz einzelner Schutzzölle? Insgesamt bauten viele europäische Staaten, nach dem Vorbild des Vereinigten Königreichs, ihre Zölle zunächst einmal ab, und zwar aus eigener Überzeugung. Das war in anderen Teilen der Welt anders. Nicht alle wollten mitziehen, wurden aber von den Europäern dazu gezwungen. Was damals passiert ist, ist, dass die europäischen Kolonialmächte, aber auch die Amerikaner dann zunehmend als Akteure in den einzelnen Kolonien oder Staaten, die sie gerne kolonisiert hätten, versuchen, die Importzölle dieser Länder zwangsweise zu beseitigen. So war es zum Beispiel Mitte des 19. Jahrhunderts in China. Das chinesische Reich war zu dieser Zeit ein in wirtschaftlicher Hinsicht eher abgeschottetes Land. In Europa waren Luxusgüter wie Tee, Seide oder Porzellan aus dem fernen Osten zwar sehr begehrt, die chinesische Regierung wollte aber nicht im Gegenzug Waren aus Europa importieren. Deswegen legte sie hohe Zölle fest, was den Europäern so gar nicht passte. Die Briten begannen deshalb, Opium aus ihrer indischen Kolonie nach China zu exportieren. Millionen Menschen wurden abhängig. Als die chinesische Regierung gegen den illegalen Drogenhandel vorgehen wollte, war das für die Briten ein willkommener Anlass, Kriegsschiffe zu entsenden. In China gibt es dann zwei Kriege, die dann dazu führen, dass die Engländer und die Franzosen gemeinsam die chinesische Souveränität beseitigen mit Blick auf die Handelspolitik. Die Chinesen dürfen überhaupt keine Zölle selbstständig mehr erheben, sondern es wird dann sozusagen eine Kommission geschaffen, die das übernimmt. Und in vielen Bereichen sind diese Zölle dann tatsächlich null. Mit der Folge, dass europäische Kaufleute ihre Waren von nun an im großen Stil Richtung Asien exportierten. Ganz im Gegensatz dazu begann man auf dem europäischen Kontinent bald schon wieder die Zölle anzuheben. Auch hier waren es wieder primär innenpolitische Motive, die den Wandel einläuteten. So auch im Deutschen Kaiserreich. Ein wichtiger Punkt war, dass eben seit den 1870er Jahren die Transportkosten noch einmal massiv gesunken sind. Und insbesondere aus den Vereinigten Staaten, aber dann auch zunehmend aus dem Russischen Reich immer mehr Getreide nach Europa importiert wurde. Und insbesondere die Getreideproduzenten in der Landwirtschaft kamen auf einmal ganz massiv unter Druck. Also es war eine richtige Krise, die Preise für Getreide sind deutlich gefallen. Niedrige Preise sind zwar positiv für die Bevölkerung, werden irgendwann aber existenzbedrohend für die Hersteller. Sie forderten deshalb Schutzzölle. Reichskanzler Otto von Bismarck gelang es in dieser Situation, eine Allianz aus Getreideproduzenten und Industrievertretern zu schmieden. Eigentlich zwei Gruppen, die sich damals nur schwer unter einen Hut bringen ließen. Aber zu dieser Zeit fürchteten auch einige Unternehmer die Konkurrenz aus dem Ausland, weshalb auch sie nun Schutzzölle forderten. 1878 führte Bismarck deshalb Zölle auf Importe von Getreide, Holz, Vieh und Eisen ein. Und darauf wiederum haben dann natürlich die Nachbarstaaten, zum Beispiel Frankreich, relativ schnell reagiert und das, sag ich mal, als Vorwand genutzt, um auch Zölle wieder zu erhöhen. Hinzu kam in dieser Zeit der erstarkende Nationalismus. Der Protektionismus ist eine Ausprägung von Nationalismus häufig gewesen. Das ist nicht unbedingt immer so, aber gerade wenn man sich die Entwicklung im Kaiserreich anschaut, dann hat man den Eindruck, dass eben die Befürworter dieser Schutzzollmaßnahmen ideologisch sehr, sehr nah an den Nationalisten immer daran standen. Ich würde allerdings nicht so weit gehen zu sagen, dass also der Schutzzoll an sich ein Beitrag dann schon für eine Eskalation war, die dann letztendlich im Ersten Weltkrieg endete, sondern das war eher eine Begleiterscheinung eines größeren Phänomens. In der Zwischenkriegszeit haben viele Staaten dann noch einmal die Handelshürden weiter ausgebaut. Vor allem zur Zeit der großen Wirtschaftskrise ab 1929, als die USA ihre Importzölle drastisch angehoben haben. Oliver Lords. Da gab es den sogenannten Smoot-Hawley Tariff Act. Also das war eine Politik, wo auf sehr, sehr viele Importgüter eben hohe Zölle erhoben wurden. Also 20.000 Güter waren da etwa betroffen. Und als Reaktion darauf haben eben auch viele Handelspartner ebenfalls entsprechend ihre Zölle erhöht. Und das hat wirklich zu einem sehr, sehr starken Einbruch des Welthandels geführt. Zum Beispiel in den USA sind die Exporte dann über die Hälfte zurückgegangen als Folge dessen. Im Nationalsozialismus hatte die zunehmende wirtschaftliche Abschottung noch einen anderen Hintergrund. Die Nationalsozialisten wollten das Land autark machen, also unabhängig von Importen anderer Länder. So bereitete man sich auf den Krieg vor. Sie ließen deshalb zum Beispiel synthetisches Benzin erforschen und versuchten, im großen Stil Sojabohnen anzubauen. In den USA hieß die Sojabohne deshalb bald Nazi-Bohne. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg ging es wieder in Richtung Freihandel, dann aber gleich im großen Stil. Die Ausgangslage war, dass die Handelsbarrieren ungeheuerlich hoch waren. Und die Amerikaner als die Hegemonialmacht haben ihre Aufgabe darin gesehen, da wieder den Handel zu liberalisieren und auch zu stabilisieren, erstmal also eine stabile Rahmenordnung wiederherzustellen. 1947 trafen sich in Havanna auf Kuba die Vertreter von 57 UN-Staaten. Die Ambitionen waren groß. Die Staaten wollten eine internationale Handelsorganisation gründen, mit verbindlichen und gleichen Regeln für alle. Doch daraus wurde nichts. Der amerikanische Kongress verweigerte die Unterzeichnung der sogenannten Havanna-Charta. Und auch europäischen Politikern gingen die Vorschläge damals zu weit. Deshalb beschloss man, zunächst mit einem Provisorium weiterzuarbeiten. Und dieses Provisorium war das General Agreement on Trade and Tariffs, GATT. Da einigte man sich dann auf regelmäßige Treffen und Verhandlungsrunden. Und dort wurden dann ganz konkret über spezifische Güter und Produktgruppen verhandelt und über die Importrestriktionen. In den ersten Jahren nach dem Krieg funktionierte das gut. Viele Zölle und Handelsbarrieren wurden abgebaut. Der internationale Handel nahm immer mehr zu. Mit der Zeit aber wurden die Verhandlungen schwieriger. Unter anderem, weil immer mehr Länder, auch aus dem ehemaligen Ostblock, dem GATT beigetreten waren. Man brauchte eine neue Arbeitsgrundlage. Und nun sollte es doch noch eine richtige Organisation geben. Eine Welthandelsorganisation. Dahinter steckten vor allem die Europäer. Und die Amerikaner waren aber auch mit an Bord. Und der entscheidende Schritt ist dann natürlich der Beitritt Chinas zu dieser Organisation. Am 1. Januar 1995 nimmt die WTO, die World Trade Organization, ihre Arbeit auf. Mehr als 100 Staaten hatten das Abkommen unterzeichnet. Parallel entstehen in den 1990ern viele wichtige Handelsabkommen. Es ist die Zeit der regionalen Integration. Und die Zeit der seltsamen Abkürzungen. NAFTA zum Beispiel, das nordamerikanische Freihandelsabkommen zwischen Mexiko, den USA und Kanada. Oder ASEAN, der Verband südostasiatischer Staaten. Und natürlich die EU, die 1993 aus der EWG, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, entstanden ist. Wobei die EU mit ihrem integrierten Binnenmarkt schon weit über den Status eines Handelsabkommens hinaus ist. Hintergrund der vielen Abkommen war, dass sich der Handel immer mehr verändert hat. Das lag zum einen an den enorm gesunkenen Transportkosten. Die sind ja noch einmal massiv gesunken durch, was man auf Englisch die Containerization von Handel nennt, also die Containerrevolution, dass Standardcontainer auf ganz großen Containerschiffen über die Ozeane geschickt werden, die dann aber auch sehr einfach verladbar sind auf die Schiene und auf die Straße. Das hat also noch einmal ganz massiv die Handelskosten gesenkt. Und es lag zum anderen an der Art und Weise, wie Waren inzwischen produziert wurden. Die Industrieproduktion wurde immer mehr in Teilschritte aufgebrochen, die dann auch an unterschiedlichen Standorten stattfinden. Also ein BMW wird eben nicht mehr ausschließlich in Deutschland, in Bayern produziert, sondern an vielen, vielen Standorten, wo dann einzelne Teile produziert werden. Damit das reibungslos läuft, braucht es Regeln. Und zwar aus Sicht der Unternehmen möglichst einheitliche in allen beteiligten Ländern. Weil diese Produkte auch schon in Vorstufen häufig über Grenzen hin und her gehandelt werden als Vorprodukte. Der Großteil des Handels, den wir heute in Europa haben und auch weltweit, ist Handel in Vorprodukten. Sogar auch Handel innerhalb von Unternehmen zwischen den einzelnen Standorten. Zölle sind für Unternehmen kein großes Problem mehr. Einfach weil sie in vielen Bereichen schon sehr, sehr niedrig sind. Deshalb rücken zunehmend andere Handelshürden in den Blick, sogenannte nicht-tarifäre Handelshemmnisse. Das können Importbeschränkungen sein, aber auch Dinge, die in zwei Ländern einfach unterschiedlich geregelt sind. Dinge wie Unterschiede in der Regulierung von bestimmten Produktionsprozessen, Sicherheitsstandard, Gesundheitsstandard, Umweltauflagen, Arbeitsmarktstandards. All diese Dinge sind heute so stark sichtbar als Handelsbarrieren implizit, weil die Zölle und die Transportkosten so niedrig sind. Beispiel Autoblinker. In den USA darf der hintere Blinker rot sein, während er in der EU gelb leuchten muss. Oder Seitenspiegel. Sie müssen in der EU einklappbar sein, in den USA nicht. Für die Autokonzerne bedeutet das, dass sie für den europäischen Markt andere Blinker und Seitenspiegel einbauen müssen als für den amerikanischen. Aber wegen Autoblinkern geht niemand auf die Straße. So etwas versuchen Konzernvertreter und Lobbyisten im Hintergrund zu regeln. Auf die Straße gehen die Menschen eher wegen Nahrungsmitteln. Womit wir bei den Chlorhühnchen wären. Die Sache ist schnell erklärt. In den USA wird geschlachtetes Geflügel mit Chlordioxid desinfiziert. Das soll zum Beispiel Salmonellen abtöten. In der EU ist diese Methode verboten, aus Angst vor schädlichen Nebenwirkungen des Chlors. Das Chlorhühnchen ist aber nur ein Beispiel für unterschiedliche Verbraucherstandards, von denen es eine ganze Menge gibt. Für die Unternehmen sind diese Unterschiede Handelshürden. Deshalb sah das transatlantische Freihandelsabkommen vor, solche verschiedenen Standards gegenseitig anzuerkennen oder zu harmonisieren. Dann hätten US-Firmen ihre Chlorhühnchen auch in die EU verkaufen können. Und dann gab es noch zusätzlich noch weitere Teile, die Bestandteil von TTIP waren, dieses Investitionsschutzabkommen, was dann auch sehr stark in Kritik geraten ist, oder auch eine Liberalisierung von Finanzdienstleistungen. Das waren eben noch zusätzliche Aspekte, die bei TTIP drin waren. Die massiven Proteste der Bürger haben die TTIP-Verhandlungen aber letztlich scheitern lassen. Von Getreidezöllen zu Chlorhühnchen. Das, was unter dem Stichwort Freihandel verhandelt worden ist, hat sich im Laufe der Zeit stark gewandelt. In der Regel geht es heute bei Freihandelsabkommen weniger um Zölle, sondern darum, nationale Standards und Eigenheiten der Länder anzugleichen. Die Frage ist, wie geht es weiter? Wie könnte eine weitere Integration, eine weitere Liberalisierung des Welthandels aussehen? Braucht es dafür eine ganz neue Organisation, ein neues Forum, wo auch Umweltgruppen und Zivilgesellschaft mitreden? Oder schotten sich die Nationalstaaten wieder eher ab? Sie hörten Freihandel, Geschichte eines Weltmodells von Maike Broska. Es sprachen Xenia Thieling und Johannes Hitzelberger. Technik Siglinde Herrmann, Regie Kirsten Böttcher, Redaktion Nicole Ruchlack. Eine Sendung von Radio Wissen.